zum neuen entbrannten Paule los. Am Disco-Shop, da ist die Schlange groß. Sauer wird er, wenn er hinten steht und an der Kasse nur noch Kopfschütteln sieht. Dann sieht er rot und er tobt, denn er weiß ganz genau, dass er heute wieder mal leer ausgeht. Ohne Pudis will der Paul nichts fahren. Er macht im Laden eine Plattentante an. Ob sie nicht weiß, wie lange er die schon kennt. Er hat zu Hause sogar ein Pudis-Hemd. Dann sieht er rot und das Blau, 16:10 steht darauf. Platte hat ein, Platte hat ein, Platte hat ein.